Yvonne Merin, die weibliche Hauptdarstellerin des DEFA-Films Roman einer jungen Ehe, ist an das Mikrofon getreten und wird jetzt das Gedicht Stalin Allee von Kuba rezitieren, begleitet vom Erich Weinert Ensemble. Auf dieser Straße der Friede standen kommen. Die Stadt war Staub. Wir waren Staub und Scherben und sterbensmüde. Aber sagt, wie soll man sterben? Hat uns doch Stalin selber bei der Hand genommen und hieß uns unsere Köpfe stolz erheben. Und als wir Schutt wegräumten und uns Pläne machten, den grünen Streifen und die Häuserblocks erdachten, da waren wir Sieger und die Stadt begann zu leben. Gradaus zu Stalin führt der Weg, auf dem die Freunde kamen. Nie soll sich in den Häusern, in den neuen Blanken die Feuer spiegeln. Sagt, wie soll man Stalin danken? Wir gaben dieser Straße seinen Namen. Alle Wüsten werden wir bezwingen. Alle Not der Welt aus eigener Kraft und die allerschönsten Lieder klingen, wo der Mensch auf freier Erde schafft. Stalin führt uns zu Glück und Frieden und er wird mal wieder Sonne flohen. Sei dir noch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug. Landes Leben sei dir noch beschieden, Stalin, Freund, Genosse, treu und klug. Hoch in den Himmel ragst du empor, du stolzes Haus. Mir kommt es so vor, als waren wir gestern noch unten. Das war ein Tempo, es war ein richtiges Wandern. Ein Stockwerk kam auf den anderen. Noch eins und noch eins und jetzt sind wir oben. Heute wird die Richtkrone auf das Haus gehoben. Auf dem ersten Haus einer Vielzahl von Schönen, die schon morgen Deutschlands Hauptstadt werden krönen, der Hauptstadt Berlin. Wir werden von hier weiterziehen. Wir werden entlangziehen die Stalinallee. Wir räumen Trümmer und Scherben. Wir graben bis zum klaren Grund, auf dem wird das neue Berlin entstehen. Der Meister, der diesen Grundstein ersann, verdient es, dass wir anstoßen auf ihn und sein Werk. Dem Oberbürgermeister Friedrich Eberts ein volles Glas des köstlichen Nass überreicht. Ihm zur Hilfe eilt jetzt der erste Sekretär der Sozialistischen Einheitspartei, Hans Jendretzky. Und nun ist die Flasche entkorkt und der Schnaps wird in die Gläser gegossen. Nee, stopp. Auf den Meister, der es ersann. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Prost. Und nun leert das erste Glas auf dieses neue Hochhaus an der Wehrwiese der Schöpfer dieses Bauwerkes, Professor Hinselmann. Dem Oberbürgermeister ein Glas. Ah. Nun prostet der Oberbürgermeister Friedrich Ebert den Berlinern zu und stößt mit dem Zimmermannspolier auf das Gelingen weiterer Wohnhäuser an. Ein Glas den Männern der Regierung, dem Staatspräsidenten besonders gedacht, und dem Führer der Weltfriedensbewegung. Und nun wird mit Herrn Minister Dr. Lothar Bolz angestoßen und das Glas erneut geleert. Ein Händedruck bekräftigt diesen feierlichen Akt. Ein Prosit! Den Kollegen, die hier wirkten und merkt. Und nun prostet der Zimmerpolier allen Berlinern zu. Und das ist, glaube ich, der beste Beweis der Zusammenarbeit der freiwilligen Helfer am nationalen Aufbauprogramm Berlin 1952 mit den aktiven Bauarbeitern. Und nun zerschmiss eben der Maurer, der Zimmerpolier, das Sektglas an der Wand des Hochhauses. Sieht auf!